Aus Anlass des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas fanden in Russland Eröffnungsfeier für die 4. Bücher- und Kunstausstellung und Filmvorführung, in Mexiko Festmeeting, 4. und Bücherausstellung und Filmvorführung und in Slowenien Vortrag statt. In den Veranstaltungssaalen waren Fotos von den großen Verdiensten der Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un, ihre unvergänglichen klassischen Werke, Bücher und Fotos von der TVRK und Kunstwerke über die Klugheit und Begabung des koreanischen Volkes zur Schau gestellt. Bei den Filmvorführungen wurde der TVRK-Film in Anwesenheit des verehrten Genossen Kim Jong-un wurde der 70. Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas großartig gefeiert, gezeigt. Auf der Zusammenkunft in Mexiko wurde eine Erklärung zur Begrüßung des 7. Parteitages der PDAK angenommen.